Ja, sag mir doch, was freut ist das erste oder schön? Sie fühlen oder riechen oder kann man sie auch sehen? Fährt die Freiheit einen Mercedes oder fährt sie Cadillac? Oder trägt sie einen Zylinder, weißes Hemd und schwarzen Frack? Und ich bin kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Und denkt, er hätte die Welt gesehen, das geht mir aufs Gefühl. Ich bin kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Und denkt, er hätte die Welt gesehen, das geht mir aufs Gefühl. Vielleicht kann man die Freiheit saufen, so wie Schnaps und Bier und Wein. Ich hab das oft schon ausprobiert, das kann es auch nicht sein. Denn komme ich aus meiner Kneipe, kann ich kaum noch gerade gehen. Dann ist die einzige Freiheit, die ich hab, alles besoffen zu verstehen. Ich bin kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Und linke hätte die Welt gesehen, das geht mir aufs Gefühl. Ich bin kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Und legt der Herr die Welt gesehen, das geht mir aufs Gefühl. Von der Unternehmerfreiheit tun mir schon die Knochen weh. Ich will an den Händen ein kaputtes Portemonnaie. Und drum scheiß ich auf die Freiheit, Unternehmer BRD. Steckt euch die Freiheit in den Arsch, dass ich sie bloß nicht lustig seh. Ich will kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Wenn nicht der Herr die Welt gesehen, das geht mir aufs Gemüt. Ich will kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Und nicht der Herr die Welt gesehen, das geht mir aufs Gemüt. Gleichheit mit Bestimmung, ey, was kann denn das schon sein? Vielleicht, dass ich den Nagel halte, mein Chef, der haut ihn rein. Hör sie brüllen, hör sie schreien, wie gut es uns doch geht. Dem Unternehmer glaub ich gern, er lebt ja vom Prolet. Ich will kein Frosch im Brunnen, denn ein Stück vom Himmel sieht. Und legt der Hit die Welt gesehen, das geht mir aufs Gemüt. Ich will kein Frosch im Brunnen. Denn ein Stück vom Himmel sieht und legt der Herz die Welt gesehen, das geht mir aufs Gemüt. Hat mein Boss sich satt gefressen, schmeißt er mir ne Knochen hin. Ein Trinkgeld ist der Stundenlohn im Vergleich zu dem Gewinn. Und nicht Freiheit, sondern Ketten, das schenkt uns das Kapital. Unsere Freiheit, die als Klassenkampf, das ist die einzige Wahl. Ich bin kein Frosch im Brunnen, nur ein Stück vom Himmel sieh. Und legt